Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 307 an Schiller. Gestern habe ich angefangen, an meinem Moses zu diktieren. Güssefeld verlangt, für eine Karte in Kleinfolio zu zeichnen, 4 Louisdor und will den Stich derselben für etwa 2 Carolin in Nürnberg besorgen. Glauben Sie, dass der Spaß die Auslage wert sei, so will ich gleich Anstalt machen. Es gehen doch immer ein paar Monate hin, bis die Karte fertig wird. Mein Aufsatz kann recht artig werden, umso mehr als in der neuern Zeit die Theologen selbst die Bibelchronologie öffentlich verdächtig machen und überall eingeschobene Jahre zur Ausgleichung gewisser Zyklen vermuten. Hier schicke ich den Aristoteles, wünsche viel Freude daran und sage für heute nichts weiter. Weimar, den 3. Mai 1797. G. Auch schicke ich den zweiten Teil des Vielwill und den verlangten Don Juan. Der Gedanke, eine Romanze aus diesem zu machen, ist sehr glücklich. Die allgemein bekannte Fabel durch eine poetische Behandlung, wie sie Ihnen zu Gebote steht, in ein neues Licht gestellt, wird guten Effekt tun. Ich wünsche Glück zur neuen Wohnung und werde eilen, Sie so bald als möglich darin zu besuchen. Geh.